Mein Stolz ist stärker als mancher so glaubt. Viel stärker als man erlaubt. Doch dieser Stolz wird heute nur noch verlacht. Und es wird sich überlustig gemacht. Meine Treue gewaltiger als jeder Fels. Trotz des fremden Übels, meine Ehre geht höher als manche es glauben. Und ich seh es auch in euren Augen. Steht endlich auf, schaut nicht mehr zu. Deutschland, bist doch auch du. Erwach, denn du gehörst dazu. Vor euch werde ich niemals kriechen, auf allen Vieren. Werde niemals meinen Stolz und meine Ehre verlieren. Ich werde niemals das Böse bei uns akzeptieren. Niemals. Niemals. Ich werde kämpfen, wenn es sein muss, und sich dafür bezahlen. Mit meinem Leben, mit Haft oder mit tausend Qualen. Werde nicht tun, was die Feinde uns allen befreien. Niemals. Niemals. Sein Name war Rudolf Hess, sein Leben Gold der Nation. Und er opferte es, ein sehr bedeutender Sohn. Er hatte Stolz, gar keine Frage, flog für uns zum Feind. Und bis zu seinem letzten Lebtage war er mit Deutschland vereint? War er mit Deutschland vereint? In den großen Krisen und Erschütterungen des nationalen Lebens hier bewähren sich die wahren Männer. Sein Name war Josef Goebbels. Goebbels mit OE. Wusste das Volk anzutreiben. Der Mann der Tat war okay. Er hatte Klasse, gar keine Frage, der größte Redner im Land. Und er war wirklich in der Lage, mit seinem klaren Verstand, mit seinem klaren Verstand. Hey Deutschland, was ist mit dir los? Warum seid ihr heute nur so willenlos? Völlig willenlos. Kommt es nur mir wie eine Krankheit vor? Ich seh mich um, dann denk ich, es muss die Pest sein. Ja, ja, ich weiß, sie gehen Fräulein nicht wieder weg. Doch ich will, dass das Land wieder uns gehört. Und nicht bloß Dreck, und nicht bloß Dreck. Ich will durch unsere Straßen gehen und keine Fremden sehen. Ich begleite sie sogar zum Abtransport. Werd niemals sagen, sie gehören zu uns. Denn das tun sie nicht. Ja, mit Dr. Martens durchstarten, ganz mit uns den Dr. Martens Beat. Dr. Martens im Vorgarten, ja, tanzt den Dr. Martens Beat. Lauf! Kauft um euer Label, Leute, lauft und seid ihr alle dran. Heute Abend wollen wir feiern, eingeladen nicht jedermann. Wenn wir feiern, keine Gnade, dann gehen wir auch richtig ran. Trinken unser Fachgebiet und der Dr. Martens Beat. Mit Dr. Martens durchstarten, tanzt mit uns den Dr. Martens Beat. Dr. Martens im Vorgarten. Ja, tanzt den Dr. Martens Beat. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Marle versteckt sich hinterm Dresen, da hat Mike ihn gleich gepackt. Lass uns diesen Beat heute wagen, heute bringt er dich auf Trab. Hoch das Bein und hoch die Tasten, endlich ist Arne mal dran. Mal sehen, was heute noch geschieht, nach dem Dr. Martens Beat. Mit Dr. Martens durchstarten, tanz mit uns den Dr. Martens Beat. Dr. Martens im Vorgarten, ja, tanz den Dr. Martens Beat. Hey!